Campus Radio Kiel. Universum. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Eileen zu Besuch. Sie ist die Chefredakteurin vom Albrecht und wir wollen über die neue Ausgabe reden. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Worum geht's denn in der neuen Ausgabe? Wir haben dieses Mal das Thema Aktivismus gewählt. Da beschäftigen wir uns vor allem mit Menschen und Studierenden, die an der Universität ihre Freizeit und ihr Engagement dafür nutzen, sich für Dinge einzusetzen, die ihnen wichtig sind. Und da haben wir dann mit ein paar Leuten gesprochen und das dann alles mal aufgeschrieben. Und wie seid ihr auf das Thema gekommen? Das ist leider im Zuge der Stupa-Wahl auch ein bisschen so dazu gekommen, dass man ja gemerkt hat, die Wahlbeteiligung ist nicht mehr ganz so hoch. Und man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses politische Engagement, generell das Engagement so ein bisschen nachgelassen hat und die Leute sich nicht mehr in Anführungszeichen so viel dafür interessieren. Und da wollten wir nochmal schauen, ist das eigentlich wirklich so? Und wir haben festgestellt, nein, es gibt noch unglaublich viele Menschen auf dem Campus, die sich für unterschiedlichste Sachen einsetzen. Was habt ihr denn für Artikel? Kannst du mal ein paar Beispiele sagen? Ja, da haben wir zum Beispiel mit mehreren Hochschulgruppen gesprochen. Es wurde ein Interview geführt, zum Beispiel mit der queeren Hochschulgruppe, über das, was die alles so leisten und was sie so für Veranstaltungen haben. Oder auch mit der Amnesty International Hochschulgruppe, weil die auch ganz viel Informationsmaterial bieten. Und dann haben sich eine Redakteurin von uns hat sich auch mit zwei Studierenden getroffen, die sich auch politisch engagieren in einer Partei. Und da ganz viele interessante Sachen noch zu sagen hatten.